Hallo und herzlich willkommen zum Stressminimierungs- und Freiheitspodcast. Mein Name ist Björn Uhrig und in meinem Podcast erfährst du Methoden und Techniken, wie du einfacher und schneller entspannst. Die heutige Sendung, die heutige Aufzeichnung ist eine ganz besondere, die ich normalerweise nur mit meinen Abonnenten teile. Es ist eine Aufzeichnung, die mir so wichtig erschien, nämlich kann ich mir noch leisten, langsam zu sein oder wie schalte ich den Turbo ein, wie entwickle ich mich schneller weiter, wie erreiche ich Ziele schneller. Wie gesagt, mir erschien diese Folge so wichtig, dass du jetzt hier im Podcast eine Aufzeichnung der Folge hörst, die ich sonst nur mit meinen Abonnenten teile. Wenn auch du in der Zukunft zu den Abonnenten gehören möchtest, dann kannst du in den Shownotes einen Link anklicken, die 3-Frei-Formel. Dort erhältst du, neben dass du in die Abonnentenliste kommst und monatlich jeweils eine oder zwei Infos bekommst, wie du schneller und einfacher entspannst, daneben erhältst du auch noch die 3-Frei-Formel. Die 3-Frei-Formel ist eine Übungsreihe, wie du schnell und einfach Rücken- und Nackenschmerzen lindern oder komplett beseitigen kannst. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Podcast. Ja, hallo Björn hier. Ich freue mich, dass du auch im September wieder dabei bist. Heute habe ich ein Thema für dich und zwar habe ich mir einmal Gedanken gemacht, welche Frage ich oft nicht gestellt bekomme, die für mich in der heutigen Zeit sehr offensichtlich ist. Dennoch muss ich immer wieder feststellen, dass ich diese Frage und die Antwort auf diese Frage, denn wie du am schnellsten weiterkommst, nicht oder nur sehr selten gestellt bekomme. Beginnen wir aber erst einmal mit einer Gegenfrage. Und zwar die Frage ist, kannst es du dir heute noch leisten, langsam zu sein? Heute in dieser Zeit, wo alles schneller wird, wo die Anforderungen immer höher werden, wo wir immer mehr Dinge erledigen müssen und vor allen Dingen immer in einem schnelleren Tempo, kannst du dir da heute noch leisten, langsam zu sein? Im Umkehrschluss ist dann natürlich die Frage, wie kann ich schneller sein? Vor allen Dingen in meinem Bereich, wie kann ich schneller sein, einen Zugang zu meinem Kopf zu bekommen, um so schneller entspannen, schneller, freier und glücklicher leben zu können und einen schnelleren Fortschritt zu erzielen. Warum ist das so wichtig? Der begrenzendste Faktor, den wir haben heutzutage, ist Zeit. Denn egal wie arm, wie reich, wie viele Millionen du auf dem Konto hast, egal wo du herkommst, egal wo du lebst, Zeit ist was, was jeder im gleichen Umfang hat. Jeder hat 24 Stunden am Tag. Und wenn wir heute nun mehr und mehr Sachen erledigen, in unseren Alltag integrieren, geht es gerade darum, wenn wir neue Sachen lernen und das in dem Entspannungsteil, das wie Master Your Mind oder wie komme ich wieder mehr zur Ruhe. Denn durch diese schnelllebige Zeit haben wir natürlich auch einige Stressoren, einige Stressfaktoren, die wir aus der Natur her gar nicht gewohnt sind, wofür unser Körper von der natürlichen Seite gar nicht ausgelegt ist. Und deshalb ist es wichtig, oft wenn ich etwas tue, wenn ich etwas neu lerne, wie kann ich das möglichst schnell und effektiv tun? Wie du vielleicht weißt, bin ich persönlich ziemlich viel in der Welt herumgekommen. Das heißt, ich habe allein 2 Jahre in Indien gelebt, 1 Jahr in Südamerika, ich war auch in Neuseeland und Australien. Das heißt, ich habe ein großes Bild von der Welt bekommen. Und eine Sache ist mir dabei immer wieder aufgefallen, wenn man unterrichtet in unterschiedlichen Ländern, wenn man sein Wissen weitergibt, aus der Tradition heraus reagieren unterschiedliche Länder, Leute in unterschiedlichen Ländern sehr unterschiedlich, aber innerhalb der Länder wieder gemeinsam. Wir Deutschen zum Beispiel, wir bekommen etwas gezeigt, wir bekommen etwas erklärt und etwas sehr Deutsches, Typisches ist, ich schaue mir das an, ich zweifle vielleicht noch ein bisschen am Anfang, dass das funktioniert. Ich bin mir vielleicht aber auch schon bewusst, dass es funktioniert, dass diese Technik, dass diese Entspannungstechnik oder dass diese Technik, wie ich eine ruhige und eine gleichmäßige Atmung komme. Und ich bin mir auch bewusst, was für Vorteile es daraus hat. Aber eine typische deutsche Sache ist immer so, hört sich gut an. Ja, denke, könnte funktionieren. Ich gehe da nach Hause und versuche es alleine. Und wie gesagt, woher das kommt, genau aus der Geschichte, kann ich nicht sagen, aber es ist sehr auffällig, dass das in Deutschland sehr verbreitet ist. Und ja, du wirst es vielleicht auch alleine schaffen. Die Frage ist, in welchem Zeitraum? Wenn du es alleine schaffst, sind zwei Dinge sehr, sehr sicher aus meiner Sichtweise her. A, du wirst viele Fehler selbst machen. Das heißt, du wirst über viele Steine stolpern, du wirst in viele Fettnäpfchen treten und das ist ein sehr schwieriger Weg, denn er ist nervlich für dich sehr anstrengend und er ist auch zeitmäßig sehr intensiv. Und mit B erklärt sich teilweise schon aus dem A, du verwendest unheimlich viel Zeit und da du den Faktor Zeit nicht ausreichend bzw. immer weniger zur Verfügung hast, entwickelst du dadurch neuen Stress und musst noch mehr Stress loslassen, wo du wiederum Zeit investieren kannst. Was ist nun also die Lösung zu diesem Problem? Die Lösung, den Shortcut sozusagen, ist, suche dir jemanden, der vor dir ist, in dem Bereich, wo du hin möchtest. Ich selbst habe festgestellt, zum Beispiel für mich, dass wenn es um Mindset, wie das Gehirn funktioniert, wie man glücklich und entspannt, wie man auch stressfrei erlebt und auch die neuen Herausforderungen, die wir täglich immer wieder bekommen, gestellt bekommen, wie man diese meistert, dass ich dafür nach Indien gehen muss. Denn Indien ist das Land, wo dies schon seit über Jahrhunderten, Jahrtausenden erforscht und gelehrt wird. Und gerade wir im Westen im Vergleich, wenn wir jetzt da 50, 100 oder 150 Jahre dabei sind, ist gegenüber 1000, 1500 Jahren nicht unbedingt viel. Das heißt, wir stecken da in vielen Bereichen noch, was den Mindset angeht, in den Kinderschuhen. Und für mich war zum Beispiel die Lösung, wenn es um den Mindset geht, wie das Gehirn funktioniert, wie es aufgebaut ist, wie es darum geht, zu leben, nicht unabhängig voneinander, aber im Gleichgewicht zu sein, war für mich der Weg. Ich gehe nach Indien und schaue mir dies live von den Experten an. Ja, ich musste dafür etwas investieren, aber genau das Wort, was ich schon sage. Ich habe echt etwas investiert. Ich habe nichts ausgegeben. Ich hätte natürlich auch mir für 10 € ein Buch holen können. Dort steht was geschrieben und dann versuche ich das allein in meinem stillen Kämmerchen. Aber das Problem ist, wie ich schon erwähnt hatte, jeder Stolperstein ist mir. Es wird alles sehr in die Länge gezogen, wenn ich überhaupt die Möglichkeit habe, das alleine in den Griff zu bekommen, was ich bei so komplexen Sachen wie dem Gehirn, wie dem menschlichen Organismus an für sich selbst sehr bezweifle, dass ich das alleine überhaupt ohne fremde Hilfe, ohne Guidance sozusagen in den Griff bekommen kann. Aber für mich war das der Weg und das ist auch nur meine Aufgabe, dass ich sage, mit dem Wissen, wo ich Sachen gelernt habe, von denen ich hier im Westen noch nie irgendetwas gehört habe und ich sehe, wie gut die funktionieren, kann ich dir nur empfehlen, suche dir jemanden, der vor dir ist in dem Bereich, suche dir jemanden, der dich führen kann, der dir praktisch so die Leitplanken rechts und links setzt, dass du zwar deinen eigenen Weg noch kannst, aber dass du nicht komplett vom Weg abkommst, dass du immer etwas nach rechts und etwas nach links, der dich aber immer wieder einfängt, der dir beratend zur Seite steht. Dazu kann ich dich nur entmutigen. Aus meiner Coaching-Praxis stelle ich immer wieder fest, dass Leute den ersten Schritt nehmen oder auch vielleicht den zweiten und den dritten und dann sagen, ja, das kann ich jetzt alleine. Und wenn ich nach einer Zeit lang die Leute wiedersehe, sehe ich, dass sich der Prozess sehr verlangsamt hat des Fortschritts oder dass sie sogar stehen geblieben sind. Und das hat nichts damit zu tun, dass sie nicht wollen, sondern die versuchen, sie sind mit Engagement dabei, aber sie erforschen halt alles für sich selbst allein. Und wie gesagt, wenn du diese Abkürzungen haben möchtest, kannst du mir gerne auch eine Nachricht hinterlassen. Wir können Wir können sehen, welche Möglichkeiten für dich gibt, dass wir zusammenkommen, dass ich dich in welcher Form auch immer unterstütze. Das können wir in einem Telefonat, ich biete dir ein kostenfreies Telefonat an, können wir sehr schnell, sehr einfach ausloten, ob es da eine Möglichkeit gibt. Wenn es für dich ein Thema ist, meine Türen für dich stehen immer offen. Ich persönlich sehe mich da auch in der Verantwortung meinen Lehrern gegenüber, denn hätte ich diesen ersten Schritt nicht gewagt und wäre dorthin gegangen, hätte bei den Besten von den Besten gelernt, könnte ich jetzt mein Wissen auch nicht so weitergeben. Das war's wieder für heute. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Noch einmal zur Zusammenfassung. Wenn du schneller vorankommen willst, suche dir jemanden, der in dem Bereich vor dir ist, denn heutzutage ist Zeit die knappste Ressource überhaupt und das in dem stillen Kämmerlein vor sich hinwerkeln und selbst alles ausprobieren und testen, ob es irgendwo funktioniert, ist eine Falle, in die wir immer wieder aus unserer deutschen Historie wohl heraus noch oft tappen. Aber wenn du das einmal überwunden hast und siehst, dass die beste Investition die Investition in dich selbst ist, dann wirst du einen ganzen Schritt weiterkommen und vor allen Dingen, du wirst diese nicht nur einen Schritt weiterkommen, du wirst mehrere Schritte weiterkommen und das Allerwichtigste, du wirst diese Schritte vor allen Dingen schneller weiterkommen. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich, dein Stressminimierer Björn Uhrig. Ich hoffe, dass du für dich etwas mitnehmen konntest. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann bewerte diesen Podcast positiv. Denn je mehr gute Bewertungen, desto mehr Hörer und desto größer ist die Chance auf ein stressfreies Leben und auf mehr Freiheit für uns alle. Einen schönen Tag wünsche ich dir und bis bald, Björn Uhrig.